Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 5, 2018, Episode 555. Amiga lebt. Ganz genau. Der Amiga ist ja ein Computer gewesen, der wie kein anderer eine Fangemeinde hinter sich versammelt hat. Ja, Amiga, fast treffend, ja, Freundin, ja, bedeutet das. Ich glaube, es ist mexikanisch, das Wort, wenn ich es richtig weiß. Aber es bezeichnet die ganze Fangemeinde. Die sahen den Amiga immer als Freund oder als Freundin, ja, und richtig leidenschaftlich wurde der unterstützt gegen den bösen Feind Atari damals. Ja. Hätten die Leute damals gewusst, dass sowohl Commodore als auch Atari bald das Zeitliche segnet, ja, hätten die sich vielleicht zusammengerauft, ja, und statt gegen sich zu schießen, vielleicht dann einfach nur ihre Systeme unterstützt und gut gefunden in Form von, geltlicher Zuwendung, ja. Aber das steht wieder auf einem anderen Blatt. Die Erinnerung an den Amiga, die kam jetzt bei mir wieder so richtig zum Vorschein, als ich gelesen habe, dass bei Amiga User International, ja, das ist eigentlich ein Magazin, das gibt es sehr, sehr lange schon. Das gibt es übrigens immer noch. Fantastisch, ja. Die Webseite AmigaUserInternational.com, ja. Und die hatten damals auch ein 1988 ein Interview veröffentlicht von Jay Miner oder mit Jay Miner, das jetzt auch auf der Webseite neu veröffentlicht wurde. Und ich kann jedem empfehlen, das mal durchzulesen. Da plaudert er nämlich auch aus dem Nähkästchen, ja, lässt so ein bisschen Einblicke gewähren, dass gar nicht alles so rosig war bei Commodore. Also so später hinaus wurde ja Commodore quasi ein Heiliger durch den Amiga, ja, als Amiga-Fan. Ja, und natürlich auch vom C64 her schon, ja, war mir ja auf den Namen eingeschossen, Commodore. Da lief aber nicht alles so, wie man sich das und seinen wunderschönen, positiven Träumen über diese Firma vorgestellt hat. Und das beleuchtet Jay Miner auch, ja, der dann auch aufgehört hat, an diesem Projekt zu arbeiten. Und das war sein Projekt, ja. Er war der Vater des Amiga, das ist eigentlich unbestreitbar. Auch sein Hund hat sich ja verewigt, ja, in dem Amiga 1000, ja. Da gab es in den ersten Versionen innen im Plastikgehäuse einen Pfotenabdruck, ja, sehr, sehr cool gemacht. Ja, und er beleuchtet da eben in dem Interview, wie das alles vonstatten gegangen ist. Ja. Leider ist Jay Miner ja nicht mehr am Leben. Der ist schon in den 90ern gestorben, an Nierenversagen übrigens. Von daher ist dieses Interview, ja, mutet natürlich ja, irgendwie seltsam an auch, ja. Er hat an vielen Projekten mitgearbeitet. Geboren wurde er 1932 übrigens in Arizona, ja, und war eigentlich ein Chipdesigner. Hat am Atari, ja, Achtung, am Atari VCS mitgearbeitet, ja, an diesem Videocomputersystem VCS 2600 beispielsweise, ja. Und später auch am Atari 400 und am Atari 800. Ja. Dann hat Jay Miner Atari verlassen, hat erstmal elektronische Komponenten für Herzschrittmacher entwickelt. Ja. Und dann hat er 1982 eben die Firma Hitoro, die eben später in Amiga umbenannt wurde, gegründet. Und dann wurde diese ja von Commodore gekauft und damit war er quasi dann auf einmal bei Commodore. Ja. Also so, das hätte einem auch dann müsse mal zu denken geben, ja. Und es hat mich auch gewundert im Endeffekt, ja, dass das nicht ja mehr ins öffentliche Licht gerückt wurde. Vielleicht wären da die verfeindenden Lager Atari und Commodore vielleicht mal aufeinander zugegangen, ja. Aber ich muss auch sagen, ich war natürlich in einem Commodore-Lager, ja, totaler Fanboy damals, Amiga-Fanboy, das kann man wohl sagen, und zwar mit wehenden Fahnen, ne? Aber, ne, hat alles nichts genutzt, ja, und, aber wie gesagt, dieses Interview lässt einem da doch einiges wieder in den Sinn kommen, und von daher, ich lasse den Link hier natürlich drin, da könnt ihr das mal euch angucken. Ja, die Google I.O. 2018 findet am 8. bis 10. März statt. Nein, Entschuldigung, Mai. Hab ich jetzt, warum sage ich März? Mai. Ich kann es wahrscheinlich kaum abwarten, bis die stattfindet. Ja. Wobei, die Euphorie war ja schon bei der letzten Vorstellung, bei dem Pixel-Event doch getrübt, und es war gut, dass ich da nicht so hohe Erwartungen habe. Auch dieses Mal werde ich bei der Google I.O. 2018 die Erwartungen nicht zu hoch schrauben, denn im Moment läuft es bei Google, wie ich schon so oft gesagt habe, ja, ich kann mich leider nur wiederholen immer wieder, ja, bei Google läuft es momentan alles andere als rund. Und da gibt es jede Menge von Schwierigkeiten, auf die sich Google eigentlich konzentrieren müsste. Ich würde mir ehrlich gesagt viel, viel lieber wünschen, dass jetzt weniger neue Produkte vorgestellt werden. Das erste Mal, wo ich das wirklich so sage, ich freue mich immer auf neue Produkte, Entwicklung muss schneller und weiter vorangehen, ja. Aber diesmal würde ich mich wirklich freuen, wenn sich Google auf die Änderungen und Probleme der momentanen Produkte konzentriert. Damit meine ich nicht unbedingt nur die Hardware, sondern hauptsächlich die Software. Der Zustand bei den verschiedenen Messaging-Systemen, das ist untragbar. Ja. Man merkt, dass Google aufgeteilt ist in verschiedene Teams. Das hat Sony schon an den Abgrund geführt für eine Zeit lang. Will aber nicht sagen, dass es Sony schlecht geht. Sony geht es momentan sehr, sehr gut, aber die hatten ihre großen Probleme damit. Und Google wird auch große Probleme bekommen, ja, mit ungewissem Ausgang, wenn das so weitergeht. Denn es läuft alles durcheinander. Die Softwareabteilung ist anscheinend vollkommen außer Rand und Band. Ansonsten kann ich mir diese halbgaren Patches, Probleme mit der Kommunikation unter den Teams offenbar, ja, die viele verschiedenen Strategien, sei es jetzt nun bei Messenger, bei Social Media, ja, sogar auf Plattformen wie YouTube, ja, da gibt es überhaupt kein klares Bild mehr, und das schreckt ab, und das ist auch sehr, sehr frustrierend für den Benutzer, der eigentlich nur die Produkte benutzen will. Also man muss ganz klar sagen, es gibt Leute, die sind mit nichts zufrieden. Aber es gibt Leute, die wollen einfach nur die Produkte benutzen. Zu den letzteren gehöre ich. Ja? Ich möchte die Google-Produkte benutzen, aber die müssen funktionieren. Das war früher bei Google nie ein Problem. Mittlerweile passt nichts mehr zueinander. Ich habe schon aufgegeben, mich darüber aufzuregen, dass das Blogger.com noch nicht mal die neuen Dienste unterstützt. Was heißt neuen Dienste? Die Dienste, die vor Jahren eingeführt wurden, ja, richtig unterstützt. Dass Google Fotos keine Notifications mehr auf Android-Fotos, auf Android-Geräte verlässlich bringt, ja, wenn da zum Beispiel in einem großen Album Fotos hinzugefügt werden, das ist eine Glückssache, dass eine Notification kommt. Wenn sie kommt, kann man diese anklicken und nichts erscheint. Man bekommt diese Sachen nicht angezeigt. Das dauert teilweise Tage, bis es angezeigt wird. Genauso mit den Mails, ja. Mails gehen ein. Ja, und wenn man die Mail-App nicht selbstständig aufruft, dauert es Stunden, bis eine Benachrichtigung kommt, manchmal. Und manchmal geht es auch sofort. Also von daher, es ist ein riesiges Chaos. Ja, ich denke, da hängt dieses Google Play Services mit drin, ja, das ja für die verschiedenen Systeme zuständig ist. Und wie gesagt, kritisiert mit diesen Messaging-Systemen. Ich glaube, Google weiß selbst nicht mehr, was für Messaging-Systeme für was eben empfohlen wird. Es hat ja geheißen, Hangouts ist für Business-Bereich. Jetzt wird auf den Hilfeseiten für den Business-Bereich Allo empfohlen. Ja? Leute, die fordern, da kann man halten davon, was man will. Ich halte zwar nichts davon, aber trotzdem, wenn eben die ganzen Leute fordern, dass Allo und oder die Messaging-Dienste, Allo, Hangouts und eben Android Messages, die SMS-App, in eine App zusammengefasst wird, ja, wenn das alle wollen, warum wird das nicht gemacht? Mir sind die Teams, die einzelnen, vollkommen egal bei Google. Ja. Ich will die Dienste richtig nutzen können. Und somit ist eben das Problem bei Google immer größer geworden. Von daher würde ich mich auf der Google I.O. oder für die Google I.O. freuen, wenn Google sich um die bestehenden Dienste kümmert und nicht wieder einen fünften oder sechsten Messenger einführt und vielleicht noch mehr Sachen macht, die dann im Endeffekt nicht funktionieren. Also das, was früher gut geklappt hat mit den einzelnen Teams, scheint aus dem Ruder gelaufen zu sein. Wie es immer so schön heißt, viele Köche verderben den Brei. Und das sieht man momentan bei Google ziemlich stark. Warum bei Sony im PlayStation Network allerdings gerade mal wieder ein riesiges Chaos herrscht, das würde mich auch mal interessieren. Leider hält sich da Sony ziemlich zurück. Es zieht sich jetzt für einige User über mehrere Tage. Ja, ich war zum Glück nur für wenige Stunden betroffen. Das hat mir aber gerade schon gereicht. Ja. Man hat einen langen Tag, ja, abends dann hinzukommen und dann will man eine Runde zocken. Und genau dann funktioniert das PlayStation Network nicht, was natürlich bedeutet, dass man das Spiel gar nicht erstmal starten kann. Da fragt man sich schon, also was ist denn jetzt los? Für was bezahle ich eigentlich das sauteure PlayStation Network? Ja, das ist nämlich recht teuer, meiner Meinung nach. Man kann da zwar auch sagen, ja gut, etwa 60 Euro pro Jahr ist ja nicht so viel. Oh, ich denke, das ist schon viel. Vor allem kann man dann auch ein paar Ansprüche stellen, nämlich, dass es funktioniert. Ja, also definitiv. Selbst beim kostenlosen System würde ich verlangen, dass es funktioniert, weil schließlich habe ich ja die PlayStation schon mal gekauft. Ja, und das Ding muss funktionieren, ganz klar. Ja. Und zwar dann, wenn ich das will und nicht, wann vielleicht gerade die Server wieder funktionieren. Also es gab jedenfalls ein Hin und Her. Einige Nutzer hatten das katastrophalerweise eben tagelang, konnten nicht spielen, ja, tagelang. Und die dummen Sprüche, ja, von den Idioten, die da sagen, habt ihr nichts anderes zu tun? Regt euch auf, wenn ihr nicht spielen könnt. Get alive, ja. Ja, vielleicht deswegen, weil gerade die Leute ein Leben haben und dann eben ihre kostbare Zeit, die übrig bleibt, nutzen wollen für zu zocken und nicht dann die Zeit einteilen können, ja, wenn bei PlayStation Network mal wieder das ausnahmsweise funktioniert, ja, um es mal überspitzt zu sagen. Von daher ist es genau für die Leute am ärgerlichsten, ja. Klar, wenn man nichts zu tun hat und den ganzen Tag nur daheim auf dem Arsch sitzt, ja, dann kann man natürlich vielleicht sagen, ja, ist ja nicht schlimm, dann mache ich halt jetzt 3 Stunden, gucke ich mal jetzt Pornos an, ja, und dann geht es wieder. Nee, aber es ist schon nervig, gerade für die Leute, ja, die eben ihr Zeitfenster planen, dann spielen wollen und dann geht nichts. Also sowas braucht man nicht. Sowas braucht man überhaupt nicht. Ja? Und mal ganz davon abgesehen, egal, wer wie viel Zeit hat, wenn man etwas tun will, dann will man es tun. Dafür zahlt man dann eben auch die Gebühr und dann hat man auch das Recht dazu, ganz egal, ob man den ganzen Tag Zeit hat oder nicht. Ja? Ich will mich nicht richten nach Sony, wenn denn ihr Server funktioniert. Und deswegen ist auch 1 Minute Ausfall nicht akzeptabel, ganz einfach. Wobei da, klar, bin ich bereit natürlich zu sagen, ja gut, was soll's, ne, ist ja nicht so schlimm. Aber die paar Stunden haben mich schon aufgeregt. Und wenn ich dran denke, dass ich betroffen wäre mit mehreren Tagen Ich glaube, da hätte ich mir schon ein anderes System gekauft. Ja. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das geht gar nicht, sowas. Allerdings weiß ich nicht, wie es aussieht bei zum Beispiel bei der Xbox, bei Microsoft, wie oft da die Server unten sind, weil das habe ich nicht auf dem Radar, weiß ich nicht. Ja. Weiß also nicht, ob die da besser oder schlechter sind als Sony oder überhaupt, ne? Aber es ist vielleicht auch immer wieder mal eine Überlegung wert, ob man Online-Spiele überhaupt dann so fest einplanen sollte. Ja, ich meine, das ist natürlich nur wieder eine andere Geschichte, ja. Aber ja, meine Retro-Konsolen funktionieren immer. Ja, immer. Gut, Linus Torvalds, der teilt ja momentan recht heftig aus, auch so mit Kraftausdrücken und so weiter, ja. Und er hat mal wieder Intel auf dem Schirm, ja. Diesmal hat er sich sogar etwas zurückgehalten, aber er sagt klipp und klar, dass diese Patches, die ausgeliefert werden von Intel wegen Meltdown und Spectre, dass die vollkommener Unsinn sind. Also er sagt, die machen buchstäblich verrückte Sachen, ja, und die machen Sachen, die keinen Sinn ergeben. Und er hat auch hinzugefügt, ja, und ich möchte nicht diese Müllpatches, ja, sehen, wie die sinnlos herausgeschickt werden. Und das ist schon ziemlich heftig, aber er scheint damit ganz richtig gelegen zu haben, denn nur einen Tag später warnt Intel vor den eigenen Patches, ja, dass man die nicht installieren soll. Es können unvorhergesehene Systemabstürze geben, andere technische Schwierigkeiten und klar, das, was ich letztens schon angesprochen habe, die Performance wird extrem verringert auf einigen Geräten so stark, dass man es deutlich merkt, dass die Geräte langsamer geworden sind. Von daher hat es auch keine Relation mehr im Hinblick auf die Dringlichkeit. Das ist das, was ich immer sage. Ja. Die Leute drehen immer gleich durch, wenn sie sowas hören. Dabei gab es bisher noch gar keinen Fall, der bekannt ist, der eben in der freien Wildbahn sozusagen, ja, da tatsächlich ein Hack oder irgendwas verursacht hat. Diese Sicherheitslücke wurde von Google entdeckt und auch auf Google-Servern schon lange vorher gepatcht. Ja, Google-Server sind also sicher. Veröffentlicht noch bevor diese Sicherheitslücke auch tatsächlich ausgenutzt wurde. Ja. Und dementsprechend ist es jetzt ein großes Fragezeichen, ob man das überhaupt machen soll. Das sieht jetzt auch Intel so und warnt eben jetzt davor, diese Patches zu installieren. Also macht's bitte nicht, bis Intel das selbst auf die Reihe bekommen hat. Ja. Einfrierende Systeme, Probleme mit der Performance, unvorhergesehene Reboots, ja, und andere unvorhersehbare Systemverhalten soll eben hier jetzt auftreten, so Intel selbst, und deswegen werden die OEMs angewiesen, das nicht mehr zu tun und diese Patches nicht mehr weiter zu verbreiten und auszuliefern. Tja, riesiges Chaos. Wie konnte das nur passieren? Ne? Ja, klar, das fragt man sich natürlich immer. Aber es ist schon bezeichnend dafür, dass es so einer großen Firma auch halt passieren kann. Wo man ja immer denkt, naja, die haben ja genug Leute, arbeiten dran. Tja. Gut, es gab auch noch einen Kommentar zu meinem ja, Rant oder ja, Rant war es ja eigentlich nicht, zu meinen traurigen Sachen, die ich gesagt habe in der letzten Wochensicht, ja, wegen den hohen Hürden, die jetzt bei YouTube die kleinen Videokanäle abstrafen. Der Volker schreibt da auf YouTube in den Kommentaren: Jetzt geschwind Pocket Casts Audio aus und YouTube an. Smileys. Und Etrio, nicht linear denken und auf weitere 20 Jahre 1000 Subscriber warten. Das läuft exponentiell ab. Behalte deinen Mut. Ja, wäre gut, ja, wenn das so ablaufen würde. Ja, bin ich auch sehr, wäre ich sehr erfreut drüber. Deswegen also nochmal, ne, subscriben, beziehungsweise in Deutsch abonnieren, ja, für The Netcast, bitteschön. Und dann wird es vielleicht auch noch was. Trotzdem lässt sich da etwas nicht schönreden, nämlich, dass YouTube offenbar kein Interesse mehr an kleineren YouTube-Kanälen hat und voll und ganz auf die großen kommerziellen Kanäle abzielt, die eben, tja, sagen wir mal, besser zu kontrollieren sind, ist ja klar. 10.000 kleine sind nicht so gut zu kontrollieren wie ein großer Kanal, ja. Wenn der dann Mist baut, wird er abgeschaltet, ja. Oder fällt eben in Ungnade und dann holt man sich eben ein anderes Zugpferd, ne. Aber ich denke, die haben halt ja auch, und das ist auch wieder eine Kritik an Google, die haben eben hier auch aus dem Blick verloren, wo denn die Grundlage für YouTube eigentlich liegt, nämlich, dass jeder auf YouTube seine Sachen veröffentlichen kann in einem Umfeld, wo es auch funktioniert. Und ja, die paar Euro sind für einen kleinen Channel meistens wichtiger als die Tausende von Euro für einen großen Channel, ja, weil es da nämlich eben um, wie ich schon gesagt habe letztes Mal, um Herzensangelegenheiten geht und nicht um schnöden Mammon zu machen, genau. Gut, dann gibt's noch was? Ich habe ja gesagt, ich stelle immer wieder so ein paar Retro-Games mal vor und ich habe diesmal etwas aufgetan, das jetzt auch im Hintergrund läuft. Ja, seht ihr, gutes Argument, ja, für YouTube habe ich auch schon als separaten Videobeitrag veröffentlicht in The Netcasts. Ein schönes Retro-Game namens Shockwave. Und wenn ihr jetzt hört, denkt, das habe ich ja noch nie gehört. Ja, genau, das ist so eins von diesen Games, die total vergessen sind. Ja, also klar, jeder kennt Super Mario World auf dem NES und was weiß ich alles. Ja, das sind, oder Donkey Kong beispielsweise, das kennt jeder. Ja, aber so diese kleinen vergessenen Perlen, die gab es eben auch auf dem NES. Ja? Und da gehört eben zum Beispiel dieses Shockwave mit dazu. Was ist das? Das ist ein Puzzle-Game, also erstmal, ja, ihr seid ein kleiner Astronaut, der fliegt da rum, ja, und sagt ihr, was ist das Puzzle-Game? Ja, genau. Im Prinzip sowas wie so eine Mischung zwischen Sokobahn und Boulder Dash, ja, wenn man so will. Da muss man an Kristalle kommen und da kommt man eben nur ran, wenn man bestimmte Blöcke wegschießt mit seiner Laserkanone und ihr seht gleich, wie ich am Anfang hier total daneben liege, ja, und natürlich genau das Falsche mache, ja. Aber man kriegt es dann schnell spitz, wie das funktioniert. Und im Prinzip muss man also die Blöcke wegräumen, um an die Kristalle ranzukommen. Und das ist eben leichter gesagt als getan. Während die Anfangslevels da super leicht sind, macht es sich dann später hinaus so richtig kompliziert. Und dann wird es auch richtig fordernd, was allerdings dann auch gar nicht so wenig Spaß macht, ne? Die Grafik ist für einen Puzzler eigentlich sogar noch okay. Man kann sich durchaus angucken. Ja. Die Musik nervt ein bisschen, zum Glück lässt sich die ausschalten. Und somit kann man dann eben mit dem kleinen Astronaut jede Menge Sachen oder Rätsel lösen. Es ist eigentlich immer wieder das Gleiche, man muss alle Kristalle aufsammeln, dann geht es weiter ins nächste Level. Und man muss allerdings auch oftmals ja das Level zurücksetzen, weil man dann schon merkt, okay, da habe ich mich jetzt vertan. Ja. Arbeitet mit einem Passwortsystem, das bedeutet, man braucht keine Games-Speicherstände, wie eben auf NES üblich ist, ja, abzuspeichern, sondern man kann das eben mit der also mit einem dreistelligen, glücklicherweise Passwort eingeben und dann eben von dort aus weitermachen, wo man vorher aufgehört hat, was besonders schön ist, weil leider ist es oft so bei diesen Retro-Games auf dem NES, dass man wieder von vorne anfangen muss, wenn man aufgehört hat zu spielen, und das ist natürlich sehr, sehr nervig. Ja, also Shockwave ist eine kleine Perle meiner Meinung nach, die total verkannt wurde schon seinerzeit. Man hat eben hier, man muss hier wirklich seinen Krips anstrengen. Und ihr seht auch hier im Video, dass es gar nicht so einfach ist, erstmal auf den Trichter zu kommen, wie das System erstmal funktioniert. Hat man es dann spitz, steht man eben vor diesem Problem, die Sachen so zu machen, ja, dass es auch tatsächlich funktioniert. Diese Blöcke werden verschoben mit eben, wie der Name schon sagt, solchen Schockwellen. Ja? Also das heißt, immer der unterste Block wird weiter transportiert, und mit diesem Ding muss man dann eben den Weg frei machen, um an die Kristalle ranzukommen. Gar nicht so einfach. Aber was wäre denn das Spiel beim NES, wenn es so einfach wäre? Das ist ja, wenn schon die Grafik nicht stimmt, muss das Spiel stimmen. Ja, heutzutage kann man es anders machen. Dann heutzutage wollen die Leute die Story erleben und eben nicht hier jetzt große Probleme haben beim Spielen an sich, ne? Was auch manchmal schön ist. gut, dann komme ich zum Ende. Und am Schluss habe ich ja immer ein lustiges Video verlinkt. Von dem hatte ich schon mal was drin. Das ist der Typ, der Notrationen, Militärrationen isst, die schon etwas abgelaufen sind. Ja, hat zwar auch manchmal neue drin, ja, aber das ist sein Ding. Das macht er auf YouTube. Das finde ich ganz, ganz cool. Und dem sein Kanal ist auch schon ein bisschen größer. Zu Recht übrigens. Ja, sehr schön. Und der fängt an, hier eine 63 Jahre alte Notration aus Kanada zu essen. Es ist immer interessant, was die Militärs und auch Zivilschutzorganisationen, die geben auch manchmal so Notrationen heraus an die Bevölkerung, was die denken, was man braucht zum Überleben. Ja. Und also in Kanada ist es ein süßes Überleben, da mit diesen Jelly-Bars, ja, die es in Massen da gibt. Aber 63 Jahre alt, mutig. Manche Sachen scheinen ihm wirklich zu schmecken. Ja, gut, okay, wenn es denn so sein muss. Ja. Also ich würde es ja nicht wagen, da bin ich einfach zu ängstlich dafür, sowas zu essen, was schon so lange über dem Verfallsdatum drüber ist. Also 63 Jahre da. Da hätte ich Angst, dass irgendwie mir irgendwas da aus den Ohren wächst oder so, wenn ich das esse, ja. Von daher lasse ich das lieber mal. Stürzt sich da todesmutig rein, und das Lustigste immer, wenn der was isst, ja, und selbst wenn er merkt, das ist kaputt, ja, also das ist zum Beispiel ranzig und sagt, oh, voll schlimm, oh, eklig. Und ja, ein paar Minuten später stoppt er das wieder rein und, oh, ja, furchtbar Kram. Aber er kann offenbar nicht aufhören, ich weiß nicht, der muss einen Magen haben wie ein Wildschwein, ja, der verträgt alles, er lebt noch, ja, und ja. Vielleicht sind wir alle nur zu große Heulsusen, ja, alles reinstoppen, fertig, ja, Schluss, egal. Video ist verlinkt, die ganzen Links findet ihr in den Shownotes auf The Netcast. Und damit sind wir am Ende von der Rios Wochensicht für diese Woche. Wie eben gesagt, The Netcast auf YouTube. Dort könnt ihr alles loswerden. Kommentare, Hinweise, dort findet ihr auch die Links. Ja. Kritik, nur her damit. Ja. Und ja, damit ich muss mich erst dran gewöhnen, dass ich hier nicht mehr so viel zu sagen habe, weil jetzt alles auf YouTube ist. Ja. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und